Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Bayern 2. Grenzenlos hören. Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix. Können Sie zunächst mal Ihre eigene Leseerfahrung mit Kafka und speziell auch mit dieser historisch-kritischen Ausgabe des Prozess beschreiben? Na, ich fange mal mit der herkömmlichen Romanausgabe Max Brods an, weil ich glaube, dann lässt sich der Unterschied zwischen diesen beiden versuchen, einen fragmentarischen Roman zu veröffentlichen oder auch zu lesen, besser vergleichen. Also ich habe mit der normalen Brodschen Version angefangen, Kafka zu lesen, also vom Prozess, und hatte natürlich den Eindruck, es handelt sich hier um ein abgeschlossenes Werk, um einen Roman, wie es viele gibt. Und Kafka hat ja durchaus auch zu seinen Lebzeiten einige der Werke veröffentlicht, nicht den Prozess, auch nicht das Schloss und Amerika, aber doch eine ganze Reihe. Und mir ist bei der Rezeption deshalb auch nichts Besonderes aufgefallen, als dass es eine Romanfassung, wie ich jede andere kenne, auch war. Als ich dann die weiteren Versuche über die Jahre mitbekam, die sich auf eine authentischere Fassung des Manuskriptes beriefen, merkte ich, dass auch da verschiedene Kunstgriffe gemacht wurden. Es wurden Kapitel verschoben, es wurden Fragmente eingeführt, gestrichene Stellen im Anhang zusätzlich abgedruckt. Aber so recht wollte mir die Schlüssigkeit dieser Version nicht einleuchten. Jetzt, mit der historisch-kritischen Franz Kafka-Ausgabe, lag eine Fassung vor, die sich sehr authentisch am Originalmanuskript orientiert. So authentisch, dass die handschriftlichen Aufzeichnungen Kafkas drucktechnisch umgesetzt, mit allen Einfügungen, mit allen Streichungen sozusagen nur transkribiert wurden. Und die kriegt man dann als Regisseur auf den Tisch und wundert sich erstmal, was man mit einer solchen Fassung im Hörspielstudio dann mit den Schauspielern anfangen soll. Was war denn dann von Ihnen und auch von Senderseite aus die Intention hinter der Idee, eine Hörfassung zu produzieren? Nun, es gibt Lesungen, es gibt viele Adaptionen Kafkas, genauso wie es viele Autoren gibt, die sich mit Kafka auseinandergesetzt haben. Ich glaube, es gibt keine, die sich mit der handschriftlichen Transkription auseinandergesetzt hat, auch deren Umsetzung als Hörstück bzw. als Hörbuch. Da sind wir jetzt die Ersten. Und die sich natürlich auch diesem Wahnsinn ausgesetzt haben. Das muss ich auch dazu sagen, sowohl das Transkribieren in den akustischen Raum zu versuchen, sich darauf einzulassen, es zu schaffen, die Schauspieler zu überzeugen und die genügende Ruhe zu haben, das bis zur Endkonsequenz dann auch wirklich durchzuführen. Warum macht man das? Was ist denn an Kafka, wo man denkt, das wäre interessant, das auch zu hören? Die Tatsache, dass man als Leser immer den richtigen Tonfall hat für sich, man liest nie in einem falschen Ton, ist ein sehr interessantes Phänomen beim Lesen von Kafka. In dem Augenblick, wenn man vorliest, beginnt man an dem, was man liest, bereits beim Vorgang des Lesens zu zweifeln. Das hat mit der speziellen Arbeitsweise Kafkas zu tun, der eben mit verschiedenen Verfahren ständig die Deutung herausfordert und sie im nächsten Halbsatz bereits wieder verweigert. Das kriegen wir innerlich hin, wir lesen es durch und haben permanente Déjà-vu-Erfahrungen, das kennen wir ja irgendwoher, ach ja, so ist es, aber nein, dann ändert sich im zweiten Teil des Satzes das Bild vollkommen, das wir aber als innere Struktur akzeptieren können. Wenn uns das jemand vorliest, ist das schon etwas schwieriger. Und aus diesem Grunde ist die Hörbucherfahrung für mich eine vielstimmige Erfahrung gewesen. Das heißt, es musste eine Möglichkeit geben, bis zu einem gewissen Punkt der Interpretation zu kommen, wo es nicht mehr geht, wo entweder der Schauspieler oder ich abbreche, ins Stocken gerate mit der Interpretation und ein neuer Ansatz kommen muss. Und diesem ständigen Spiel des Interpretierens, des Deutens und des nicht mehr deuten Könnens und des Neuansatzes von Deutung, diesem Spiel muss man sich ausliefern im Studio. Man sitzt sich gegenüber, man redet über den Text, man versucht zu deuten, bis alles vorbei ist und es endet in der Krise. Oder es endet eigentlich bei Kafka nie im Einverständnis, sondern immer in der Krise. Und diese Krise ist etwas sehr Produktives, die muss man benutzen, um eventuell, ohne bewusst den Text auszudeuten, etwas herzustellen, was der charakteristische Ton Kafkas hätte sein können. Wie wichtig ist denn dabei aber das Narrative? Also erzählt der Prozess etwas? Was erzählt der Prozess? Das Narrative ist eine hochwichtige Angelegenheit, aber Brecht hat mal gesagt, es ist eine klasse Geschichte, den Rest sollte man wegschmeißen, in die Tonne werfen. Das ist nicht meine Meinung, weil der Rest ist natürlich auch Kafka, entspricht der hermetischen Art und Weise. Seitenlange juristische Erläuterungen, 20 Seiten erzählt der Anwalt über Unmöglichkeiten und Möglichkeiten. Das gehört dazu, aber er ist auch gleichzeitig eine klasse Geschichte. Da ist jemand, der morgens aufwacht und plötzlich sitzt da ein Aufseher oder ein Wächter an seinem Bett und frisst sein Frühstück. Entschuldigung, aber das ist so, eine klasse Geschichte und die Pension alleine ist ein Panoptikum, großartig, das muss man einfach auch sinnlich erzählen und diese Sinnlichkeit, die muss man an den bestimmten Stellen hineinlassen und das tue ich auch. Ich bin ein sehr sinnlicher Mensch, aber eben nicht nur. Ich denke auch über Subtexte und über andere Sachen nach und von daher entspricht das im Prinzip meinem Gestus. Der Gestus ist übrigens ein hochwichtiger kafkascher Aspekt, der literarische Gestus, das Umsetzen der Körperlichkeit in den Text. Und das kann man natürlich am Mikrofon noch viel besser. Und das haben wir natürlich an verschiedenen Stellen auch versucht. Wir haben als Ausgangslage diese historisch-kritische Ausgabe, Handschrift plus Transkription. Wie ist denn der Weg, ja auch ein Übersetzungsweg von da bis zu dem, was ich nun gesprochen höre von den Sprechern? Im Vorfeld ging es darum, wie gestalte ich das Manuskript? Das Manuskript kann ich natürlich glätten. Ich kann alle Einfügungen, ich kann alle Klammern, alle Weglassungen und Streichungen im Manuskript nicht erwähnen. Ich kann sie sozusagen links liegen lassen, kann den Schauspielern ein geglättetes Manuskript zur Verfügung stellen, wo sie in ihrer gewohnten Art Rollen lesen, sprechen können. Das hat Vorteile für die Rezeption höchstwahrscheinlich. Meinem Redakteur und mir war das aber nicht ganz geheuer, weil das kontraproduktiv im Sinne von Kafkas Schreibtechnik wäre. Und aus diesem Grunde haben wir uns für die Variante B entschieden. Diese Variante B heißt, alle Einfügungen, alle Streichungen, alle Klammern, alle Umstellungen beibehalten und den Schauspieler sozusagen im Slalom durch diesen Text hindurchgleiten zu lassen, immer mit der Schwierigkeit, beim nächsten Satz hängen zu bleiben, negative Gefühle der eigenen Interpretation gegenüber zu haben oder sogar Aggressionsanfälle zu bekommen. Und das haben wir halt über viele Tage und Nächte durchgezogen und zu erkunden, was macht der Text? Was ist das Magische an diesem Text? Es gibt vielerlei Beschreibungen. Ich kann nur sagen, keine von den Beschreibungen, die ich gelesen habe, trifft vollends zu. Sie treffen alle irgendwie zu. Aber ich weiß nur, da ist ein Textgebilde, was sich immer wieder entzieht und zwar permanent. Mhm. Und der Text, der verbindet nicht Schauspieler und Regisseur, sondern er trennt Schauspieler und Regisseur. Und das ist etwas sehr Eigenartiges, was ich zum ersten Mal so exzessiv im Studio erfahren habe. Können Sie das nochmal kurz beschreiben? Er trennt Schauspieler und Regisseur. Heißt das, Sie haben ein Bild, das Sie dem Schauspieler nicht vermitteln können? Oder heißt das, Sie haben vielleicht auch gar kein Bild und müssen den Schauspieler aber trotzdem lenken oder vielleicht auch nicht lenken, sondern laufen lassen? Was heißt das genau? Normalerweise hat man als Regisseur die Aufgabe, eine Deutung zu provozieren oder sie zumindest zu intendieren, den Schauspieler davon zu überzeugen oder mit ihm darüber zu sprechen. In diesem Fall habe ich eine Deutung für mich gehabt. Ich habe aber diese Deutung nicht preisgegeben. Ich habe dem Schauspieler zugehört. Und zwar so lange, wie mich der Text interessiert hat. Und dann habe ich überlegt, warum mich der Text an einer bestimmten Stelle, wenn es zu einem Déjà-vu oder zu einem Paradoxon kommt, wenn die Haltung sich ändert, wenn der Schauspieler nicht auf das Spiel eingeht, entstehen viele solcher Punkte, dann beginnt der Text an mir vorbeizurauschen. Ich interessiere mich nicht mehr wirklich für den Text, so wie ich ihn beim Lesen aber durchaus interessant gefunden habe. Dann muss man stoppen und sagen, ich hatte eben die und die Erfahrung beim Hören. Was würdest du dazu sagen? Dann geht man an den Lautsprecher und hört sich die ganze Passage an. Und meist ist es dann so, dass der Schauspieler sagt, naja, stimmt schon, müssen wir noch mal ran. Ich habe das jetzt nicht so verstanden. Und dann geht das Spiel von vorne los. Und wenn der Schauspieler dann das Handtuch wirft, dann fragt man den Nächsten am nächsten Tag, ob er an der gleichen Stelle nochmal einsetzen könnte und den Text aus einer ganz anderen Perspektive, zum Beispiel aus der Perspektive der Legislative oder der Exekutive, lesen könnte oder aus der Opferrolle heraus. Mhm. Und so wälzt man sich in diesem Konglomerat von Texten immer ein Stück vorwärts, bekommt eine Passage, die höchst interessant klingt, bekommt dann wieder eine, die weniger interessant klingt, bekommt jedenfalls einen riesigen Haufen von Materialien. Und diese Materialien, die werden dann hinterher genommen und werden am Schneidetisch, wie das beim Autorenfilm auch so ist, alle übereinander gelegt und so geschnitten, dass sie einen kafkaschen Ausdruck seiner Schreibweise ins Akustische transformiert ergeben könnten. Bei diesem Bild eines kafkaschen Ausdrucks, da spielt ja eben die Deutung eine große Rolle und Kafka ist ja so überflutet mit Deutungen, oft auch wirklich dieser mystische, unheimliche, klaustrophobische Kafka. Haben denn da die vorhandenen Deutungen, die Last der vorhandenen Deutungen für Sie eine Rolle gespielt? Ich möchte da mit dem kafkaschen Paradoxon antworten. Das ist für mich sehr interessant dabei, weil Kafka benutzt das gleitende Paradoxon, in diesem Fall, wer deutet, erkennt, könnte man zum Beispiel sagen. Wenn man es negiert, diesen Satz, heißt dieser Satz, wer deutet, erkennt nicht. Mhm. Wenn man ihn nach kafkascher Diktion weiterführen würde, heißt es, wer deutet, erkennt nicht, wird aber erkannt. Mhm. Das bedeutet für mich, das habe ich mir auf mein Manuskript geschrieben, als ich die erste Version erhalten hatte, das bedeutet für mich, dass ich auf keinen Fall in irgendeiner Weise deutend an das Manuskript herangehen wollte, sondern nur hörend. Ich wollte hören und alles, was mich interessiert, auswählen und zusammenstellen. Und alles, was mich nicht interessiert, beiseite tun. Und daraus eine Vielstimmigkeit, die sich eher am Zweifeln und am Stocken orientiert, herstellen, als an der Deutung, die ja bei Kafka allüberall und übermächtig ist. Da kann man sich ja kaum mehr retten. Philosophische, psychologische, soziologische Deutung findet man ja zuhauf bei Kafka. Ich finde, der Text ist im Prinzip ein Aushorchen der kafkaschen Schreibtechnik und des kafkaschen Textes. Also dieses gleitende Paradoxon ist ja eine Stilfigur bei Kafka, die öfter vorkommt. Und es gibt ja so ein paar Seltsamkeiten, auch gerade wenn man sich diese Handschrift anguckt. Da gibt es natürlich auch einfach Schreibfehler von Kafka. Da gibt es Wörter, die er, weil er vielleicht teilweise auf das Prager Deutsch, mit dem er aufgewachsen ist, rekurriert, anders benutzt, als man sie benutzen würde. Wenn Sie jetzt sagen, die Schauspieler hatten diese Manuskriptseite, diese Transkription vor sich und Sie sagen, einerseits kommt man vom Hören und andererseits hat man aber natürlich diese Ausgabe, der man gerecht werden möchte. Wie passiert das denn, diese Einfügungen, diese durchgestrichenen Wörter, die durch ein anderes ersetzt werden, wie höre ich das denn bei Ihnen jetzt in dieser Fassung? Gestrichene Worte werden nicht gelesen, es sei denn, es sind gestrichene Passagen. Und gestrichene Passagen wurden von mir als Regisseur eingelesen, weil sie zum Teil Dinge kommentieren, erfahrbarer machen, als wenn sie nicht gekannt worden wären vom Hörer. Also ich denke, das war ein relativ interessanter Aspekt, dass der Regisseur über Kommandomikrofon gestrichene Passagen einliest, um sozusagen die Gesamtheit des Textes vorzustellen, weil es gibt ja auch Theorien, Reuss hat davon eine, Theorie mhm. vorgestellt. Roland Reuss, der Herausgeber. Roland Reuss, der Herausgeber der historisch-kritischen Franz Kafka-Ausgabe, der da auch der Meinung ist, dass man weiß ja gar nicht, weil es sich um Fragmente handelt, ob nicht diese gestrichenen Passagen bei einer späteren Redigierarbeit von Kafka doch wieder in den Roman aufgenommen worden wären. Also das heißt, die gestrichene Version ist ja auch nur eine fragmentarisch gestrichene Version, sodass ich durchaus der Meinung bin, dass man diese gestrichene Version mitlesen kann. Andere im Text ausgewechselte Worte oder gestrichene Passagen sind nicht mitgelesen worden. FB für Fräulein Bürstner ist in der Gesamtheit des Namens ausgelesen worden. Das hat auch mit akustischen Gegebenheiten zu tun. Beim Lesen kann man sich nochmal schnell vergewissern, was ist denn eigentlich FB oder was ist T als Titorelli. Das geht sehr einfach. Wenn man das einmal nur hört, hat man keine Chance und kommt aus dem Kontext des zusammenhängenden Hörens heraus. Deshalb sind hier kleine Kompromisse gemacht worden. Das heißt, man muss sich insofern von dem, was da auf dem Blatt ist, entfernen, würden Sie sagen? Also man kommt nie ganz ran? Also die Distanz zu dem, was man liest, ist ungeheuer groß. Und das merkt man auch bei den Schauspielern. Sie umkurven die Einfügungen, sie umkurven die Satzstellung. Ich meine, der Prager Sprachraum mit seinem Jiddisch-Tschechisch-Deutsch-Anteil um die Jahrhundertwende ist ja nun wirklich schon mal eine Faszination für sich. Wenn man dann noch Unterstreichungen, Einfügungen, eng geschriebene Textblasen vor sich hat, wo man nicht weiß, wie muss ich jetzt lesen, von links nach rechts, von oben nach unten, welche Einfügung kommt jetzt und so weiter. Das ist natürlich eine unerhörte Herausforderung beim Lesen von Schauspielern, die gewohnt sind, korrekte und saubere Manuskripte zu lesen und dementsprechend auch ihre Leistung daran zu messen, wie sauber sie gelesen haben und nicht, wie sie versucht haben zu deuten und zu finden. Ja, das heißt, um diese Linearität, die ja die Ausgabe erstmal nicht hat, kommt man eigentlich für eine Hörfassung nicht herum, aber die bietet, würden Sie sagen, dann andere Chancen, nämlich genau diese Auseinandersetzung, verstehe ich das richtig? Ja, also wenn man eine geglättete Fassung oder eine lineare Fassung erstellen würde, dann würde man eigentlich nichts anderes machen, als Max Brod bei der Findung des Textes gemacht hat. Man würde sozusagen auf viele Möglichkeiten eines fragmentarischen Charakters einer Hörfassung verzichten. Und das wollten wir auf keinen Fall. Jetzt ist es ja so, dass Sie gesprochen haben von Kafkas besonderem Ton, auch einem Tonfall vielleicht. War das denn relevant für die Auswahl der Schauspieler? Ja, wenn man die Schauspieler auswählt, ganz am Anfang steht das praktische Moment. Welcher Schauspieler ist eigentlich aus der Zusammenarbeit der letzten Jahre dazu in der Lage, einen solchen Text praktisch zu bewältigen? Und das ist Auswahlkriterium Nummer eins. Welcher Schauspieler ist auch bereit, die Denkmalposition eines Franz Kafka beim Lesen eines Textes zu ignorieren und zugunsten der Interpretationsebene beiseite zu tun? Ich glaube auch, dass es wichtig ist, das zu tun, weil ich habe ohnehin das Gefühl, dass die Rezeptionsebene Kafkas im Theater oder auch beim Hörspiel oder auch im Film in einer Art und Weise festgefahren ist, die uns nichts mehr vermittelt von diesem Text, den Kafka sich erstritten, ertrotzt und erschrieben hat. Und ich glaube, dazu war es notwendig, nochmal so an der Quelle ein bisschen zu zapfen, um zu verstehen, wie die Arbeit eigentlich, die kafkasche Arbeit eigentlich aussah und da den direkten Weg zu wählen mit den Schauspielern. Und das müssen natürlich Schauspieler sein, die dafür praktisch in der Lage sind dazu, die sich dieser Tortur aussetzen, das muss man natürlich auch sagen, und die in der Lage sind, schnell alte Deutungen zu verwerfen, um neue Ansätze zu wagen. Mhm. Und daraus hat sich dann die Spreu vom Weizen getrennt. Es gab auch wirklich einen Schauspieler, der aufgrund des Manuskriptes, das ich ihm zugeschickt habe, sofort anrief und sagte, da mache ich nicht mit. Wow. Das Hörspiel ist hier sehr prominent besetzt mit Corinna Harfouch oder Samuel Finzi. Zum Beispiel letzterer spricht ja auch so, wenn ich das richtig gehört habe, dass man durchaus einen osteuropäischen Einschlag bis zu einem gewissen Grad hört. Das gilt auch für andere einzelne Stimmen. War das denn Absicht? Welche Absicht steckt dahinter? Ja, natürlich war das Absicht. Samuel Finzi ist neben der Tatsache, dass er ein großartiger Schauspieler ist und neben der Tatsache, dass ich ihn sehr gerne haben wollte für die Produktion als Josef K. in An- und Ausführungszeichen, ist natürlich vom Sprachraum her Bulgare. Er kommt aus Bulgarien und hat viele Jahre in Deutschland gearbeitet. Aber was mir besonders gut gefiel, ist also dieses Fremde, das Fremde des Sprachraums, was bei Kafka aufgrund der geografischen Gegebenheiten des Ortes Prag vorhanden war, und diese Fremdheit zu transportieren, indem man die wunderbare Möglichkeit hat, einen Schauspieler, der zumindest aus der Nähe dieses Sprachraumes, aus dem slawischen Sprachraum kommt, war natürlich eine Gegebenheit, die konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen. Mhm. Genauso wie bei Jeanette Spassowa, die ebenfalls aus diesem Sprachraum kommt, ebenfalls lange bei Frank Castorf gearbeitet hat am Theater und mit der ich auch schon sehr lange zusammenarbeite. Mhm. Ein weiteres wichtiges Stilmittel sind ja auch die Sprecherwechsel. Also an einigen Stellen ergibt sich da sogar eine fast dialogische Inszenierung, etwa wenn K. sich mit Fräulein Bürstner unterhält. An anderen aber kommen auch ganz unerwartete Sprecherwechsel vor, die den Text auch so in Abschnitte aufbrechen. Wie stehen denn diese verschiedenen Stimmen zueinander? Also diese Stimmen sind nicht inszeniert, stehen auch nicht inszenatorisch gegeneinander oder sollen etwas erläutern oder erklären, sondern sie sind aus dem Prozess der Aufnahme entstanden und aus den Versuchen heraus, mit dem Text etwas anzufangen. Deshalb folgt ein szenisches Motiv oder ein dramatisches Motiv, folgt keiner Regieidee, sondern folgt der Aufnahmepraxis. Und dass da etwas entstanden ist, finde ich persönlich sehr gut, sehr großartig, und dass sich auch dieser Zugriff, der dann entsteht und wo man sagt, das möchte ich mehr haben, sich immer wieder entzieht. Das ist nämlich ein herkömmlicher, der uns beruhigt, aber den der Text nicht braucht. Wir sind diejenigen, die sich daran festklammern und die daran eine Interpretation haben wollen. Und genau diesen Punkt wollte ich nicht. Also sozusagen pointiert formuliert, der Prozess ist ein Prozess tatsächlich bei Ihnen. Also auch ein Aufnahmeprozess, genau. Ein Prozess mit den Schauspielern und dann am Ende ein langer Schnittprozess. Wo man am Anfang quasi auch nicht wissen kann, wie wird das Endergebnis aussehen und auch noch kein festes Bild im Kopf hat, sondern sich tatsächlich einfach leiten lässt von dem, was an eigener Deutung, die man ja vielleicht hat, und aber auch an dem, was in den Schauspielerstimmen entsteht, passend erscheint. Ja, ich würde nicht nur sagen, passend erscheint. Wenn man eine Arbeitsweise findet, die dem Prozesshaften der Kafkaschen ähnelt und mit dieser Arbeitsweise versucht, das Manuskript in die akustische Welt zu transportieren, dann wird man zu einem Ergebnis kommen. Und je näher dieses Ergebnis an der Kafkaschen Arbeitsweise ist, oder je näher dieses Ergebnis sich an der Kafkaschen Arbeitsweise orientiert, desto mehr wird auch der charakteristische Tonfall Kafkas und auch das Prinzip nicht deuten, dann wirst du erkannt, stattfinden. Wie kommt denn da die Musik rein? Sie sind ja auch Komponist. Es ist ja nicht wirklich Musik, es sind ein paar Mikrofongeräusche, es sind ein paar sehr zurückhaltende elektronische Geräusche, mal ein Klangteppich. Ich hatte am Anfang das Gefühl, man müsste mehr machen, habe dann aber, nachdem ich das Manuskript gesehen habe, eigentlich gesagt, man dürfte gar nichts machen. Dann hat sich das auf so einem, sagen wir mal, auf einer Ebene Störung, möchte ich jetzt mal, eine akustische Störung, akustische Räume, also wirklich sehr minimal und sehr minimalistisch gehalten ist, was ja sonst nicht immer bei mir der Fall ist, aber in diesem Fall sehr. Und das ist eine wirklich minimaler, ein ganz wirklich minimaler Geräusch-Klangansatz, der Verunsicherung des Hörers eher dient und deshalb auch dem kafkaschen Ansatz eher dient. Das heißt, man muss mit dem Fakt leben, dass Kafka nicht auf der sicheren, sondern eher auf der sicher unsicheren Seite ist. Und das macht wahrscheinlich auch seinen Mythos aus, weil man dahinter das Geheimnis vermutet, was man sehr gerne erfahren möchte. Spielt denn auch der Entstehungsprozess dieses Textes eine Rolle bei der Inszenierung? Also Kafka ist eben das Schreiben, soweit man weiß, ja durchaus nicht leicht gefallen. Er hatte oft auch Schreibhemmungen. Und gerade bei dem Prozess hat er wohl versucht, sich selbst zu überlisten, indem er auch Anfang und Ende gleichzeitig geschrieben hat. Er hat die Kapitel auch gar nicht nummeriert. Es gibt keine eindeutige Reihenfolge. Diese Entstehung des Textes, war die wichtig für die Inszenierung? Ich glaube ganz sicher, dass Kafka einer der Autoren ist, die geschrieben haben, um etwas zu erfahren. Das heißt, weder eher noch der Leser weiß, auch der Text weiß nicht, in welche Richtung er sich bewegt. Und aus diesem Grunde, weil es so eine extreme hermetische Erfahrung für Kafka ist, aus diesem Grunde stockt der Text dauernd. Und Kafka schreibt in seinen Tagebüchern die paar Aufzeichnungen, die wir von diesem Schreibvorgang des Prozesses haben, die beziehen sich alle nur auf das Stocken, auf das Unvermögen weiterzuschreiben, auf die Lust, es zu wollen, diesen Freiraum sich offen zu halten, aber immer wieder daran zu scheitern, sich diesen Freiraum nicht erfüllen zu können, sondern davor zu sitzen wie das Opfer vor der Schlange. Und diesen Vorgang, das ist keine lustvolle Angelegenheit für Kafka gewesen. Das war eine Notwendigkeit und ein Freiraum, den er sich geschaffen hat. Und er wusste nicht, wo sein Text hingeht. Und darum hat er auch immer wieder neue Projekte angefangen. Während des Prozesses wollte er immer wieder schon ein neues zukünftiges Projekt anfangen und hat dann den Prozess irgendwann, als er nicht mehr konnte, in die Schublade gelegt. Und so hat er auch im Prozess ständig an verschiedenen Kapiteln gearbeitet. Und diesen Prozess, genau das, dass ich nicht weiß, wohin es geht, dass ich aber mich darauf einlasse und am Ende ein Ergebnis bekomme, mit dem ich zufrieden sein muss und das in irgendeiner Weise diesen Arbeitsprozess widerspiegelt, das war eine Herausforderung, die man als Regisseur, der natürlich auch sehr hierarchisch denkt, auch von seiner Großartigkeit überzeugt ist, die muss man erstmal akzeptieren.